Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Mein Name ist Außer-Siri, mit mir am Mikrofon das Zeilenende. Glück auf, hallo. Hallo, schön, dass ich da bin. Schön, dass du da bist, schön, dass wir da sind, schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Genau, und wir machen heute mal ein Exklusivinterview für alle, die dich nicht kennen. Du bist das Zeilenende. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin das Zeilenende. Ich bin irgendwann an meinem 29. Geburtstag vor vielen Jahren stehen geblieben. Ich bin hauptberuflich Quatschkopf und nebenberuflich Quatschkopf in diesem Podcast. Ich mag Legosteine, ich mag meine Switch und ich mag Excel-Tabellen. Okay. Ich habe hier mal so ein paar Fragen zusammengeschrieben, einfach damit man dich ein bisschen besser kennenlernt. Und... Ja, ich habe den Praktikanten losgeschickt, der hat gesagt, hier, sammel doch mal auf der Straße so ein paar spannende Fragen zum Thema Zeilenende, was sie schon immer über das Zeilenende wissen wollten und sich nie zu fragen wagten. Wir haben 100 Leute gefragt, was wollen sie über das Zeilenende wissen? Hier die Top 5 Antworten. Genau, also wie fühlt es sich an, immer den Schluss zu machen? Ist es nicht deprimierend, irgendwie immer der Letzte zu sein? Naja. Ich sehe das ja, weil ich nehme das als ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast immer den Part, dass du vor der Folge die ganze Vorbereitung machst, weil ich mich ja seit Jahren weigere, Themen vorzuschlagen oder überhaupt Vorbereitungszeit zu investieren. Dann ist es nur okay, wenn ich dann wenigstens das Schlusswort habe und ins Schwimmen komme dabei. Nee, es geht ja auch darum, das Zeilenende zu sein. Also. Ach so. Ja, du weißt ja, auf jede Zeile folgt dann eine neue Zeile und sei es eine Leerzeile, da ist dann Platz für die FDP. Das ist so born this way. Man muss das Beste draus machen. Okay. Hast du manchmal so Träume oder so, keine Ahnung, mittendrin im Satz zu sein, ein Komma oder sowas? Irgendwie so? Ich wäre manchmal gerne ein Semikolon, weil das Semikolon ist was Besonderes. Weißt du, so Zeilenende hast du auf so einer durchschnittlichen Buchseite, keine Ahnung, 30, 40 Mal. Wir sind nicht wirklich einzigartig. Es gibt ganze Bücher, wo kein einziges Semikolon dafür vorkommt und es ist schon was Besonderes. Alright. Wenn du als Zeilenende ein menschlicher Beruf wärst, wärst du dann eher so, keine Ahnung, Bestatter? Oder eher so Türsteher? Ich glaube, das kommt drauf an, welchen Hintergrund man hat. Also besonders welchen religiösen Hintergrund. Ich glaube, so als Zeilenende, dann geht es ja nach dem Zeilenende geht es ja wieder weiter. Dann, also wenn man Christ ist, vielleicht auch Bestatter. Jetzt habe ich aus ökonomischen Gründen meine Mitgliedschaft im Christentum e.V. Mittlerweile ja beendet. Das heißt, ich bin wahrscheinlich mehr so Türsteher. Naja, Menschen, die sterben, werden ja trotz allem irgendwie auch bestattet, auch wenn sie nicht christlich sind. Ja, aber es ist ja nur das Ende der Zeile. Danach kommt dann ja noch eine neue Zeile. Und ich glaube mehr so, dass mit dem Tod der Text zu Ende ist. Okay. Was hältst du eigentlich von Autoren, die ihre Sätze niemals zu Ende bringen? Das Gleiche, was ich von Autorinnen halte, die das tun. Nix. Fühlst du dich da manchmal nicht so ein bisschen überflüssig, weil du bist ja nicht nur irgendwie das Zeilenende, sondern auch am Ende eines Abschnitts ja auch nochmal. Da bist du ja dann viel, meistens ein bisschen eingerückt oder ein bisschen vorgezogen. Ach, weißt du, also ich habe ja, das ist ja, also das Zeilenende zu sein ist ja schon ein flexibler Job. Also du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja beispielsweise in der Lyrik werde ich ja auch eingesetzt und da habe ich eine metrische Funktion. Ohne mich wird es keine Gedichte geben. Gedichte kommen trotzdem komplett ohne Satzzeichen aus, wenn man das möchte. Und von daher, weißt du, wenn ich mich schlecht fühle und nicht besonders fühle, dann denke ich mir, ach, Gottfried Benn hat mich auch geschrieben. Mhm. Du hast schon das Semikolon erwähnt. Gibt es denn irgendein Satzzeichen, mit dem du gar nicht klarkommst? Also so, keine Ahnung, das umgedrehte Fragezeichen zum Beispiel, nervt dich das? Das umgedrehte Fragezeichen ist eigentlich sogar ziemlich cool. Das ist so quasi, das umgedrehte Fragezeichen ist ein ziemlich queeres Satzzeichen, weil das schlägt so ein bisschen aus der Art, genauso wie das umgedrehte Ausrufezeichen. Kommt nur in manchen Sprachen vor, wird da auch sehr inkonsequent in Notizereien eingesetzt. Was mich manchmal so in Verwirrung stößt unter den Satzzeichen, ist diese unglaubliche Vielfalt an Zeichen, die wörtliche Rede markieren. Aber da gilt mein Hass auch nicht den Satzzeichen, sondern der gesammelten AutorInnenschaft, die da einfach nicht konsequent sind. Weißt du, manchmal machen die Anführungszeichen unten und dann Anführungszeichen oben. Dann gibt es Autoren, die machen Anführungszeichen oben und Anführungszeichen oben. Dann gibt es Autoren, die diese romanische Variante mit diesen zwei Spitzendingern machen. Und dann gibt's sogar, und dann gibt's Texte, weißt du, wo wörtliche Rede drin vorkommt und dann, die benutzen einfach gar keine Zeichen dafür, um das zu signalisieren, sagte er. Mhm. Es ist, ja. Ansonsten, nee, alle Satzzeichen sind cool. Also auch die, ja, also Ausrufezeichen sind manchmal ein bisschen laut, aber ja, wenn du gechillt einen durchziehen willst, dann gehst du halt zu den drei Punkten. Wenn du Pause brauchst, geh zum Geviertstrich. Ja. Kann man schon machen. Okay. Weißt du, so ein umgedrehtes Fragezeichen, weißt du, die praktische Verwendung von so einem umgekehrten Fragezeichen ist, wenn du ordentlich einen durchgezogen hast mit den drei Punkten, dann kannst du dich in diese Öffnung von dem umgedrehten Fragezeichen reinlegen und deinen Rausch ausschlafen. Hm. Ja, ich erinnere mich nur, dass das umgedrehte Fragezeichen mal irgendwie als Satirezeichen eigentlich gültig sein sollte. Dann hat man aber bemerkt, es ist in anderen Sprachen irgendwie auch verwendet und dann... Ja. Ja gut, das Problem hat man mittlerweile gelöst. Also das internationale Zeichen für Satire ist ja FDP. Okay. Schreibt man dann quasi Klammer auf TL, Klammer zu, also Team Lindner. Klammer auf CL, Klammer zu. Also Christian Lindner sogar. Ja, er ist der Obergott der Satire. Okay, am Satzende ist, oder am Zeilenende ist ja nicht immer nur... ein Satzzeichen zu finden. In der Zwischenzeit ist da ja eine aufkommende Konkurrenz mit den Emojis und Smileys. Mhm. Fühlst du dich da irgendwie bedroht von Smileys und Emojis? Naja, auch Smileys und Emojis brauchen ja ein Zeilenende. Also sagen wir mal so, als Webseiten aufgekommen sind und die sich quasi an die Breite von Bildschirmen anpassen, da hatte ich schon kurz ein bisschen Angst, dass ich meinen Job irgendwann verliere, weil wo ist denn das Zeilenende, wenn ein Text auf einem Mobiltelefon anders angezeigt wird als auf einem Laptop-Bildschirm? Ne? Mhm. Ja, aber also letzten Endes hat sich herausgestellt, also die Digitalisierung hat da dafür gesorgt, dass, also ich muss schon flexibler sein, ich muss mal hier sein, mal da sein, aber letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass viel mehr Zeilenenden gebraucht werden. Man braucht ja jetzt für jede Bildschirmgröße eigene Zeilenendes. Weil so viel, ansonsten können wir das nicht leisten. Das war also eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unter den gestalterischen und druckhandwerklichen Signalen. Ne? Ich dachte, ich könnte bis an mein Lebensende auf so einer Druckplatte leben, aber ja gut. So im Internet ist auch okay. Okay, ja, die Frage ist, in der Zwischenzeit hast du ja auch in ganz vielen anderen Texten Emojis und so. Ich meine, die Schwierigkeit mit den Emojis ist halt, sie nehmen halt sehr, sehr viel Raum ein in so einem, an so einem Zeilenende. Weißt du, wie ich meine? Also ja. du hast halt nicht mehr nur so einen simplen Punkt oder so ein schmales Ausrufungszeichen oder vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen größer Platz einnehmendes Fragezeichen, was halt schon eine gewisse Breite einnimmt, sondern du hast halt so ein richtig fettes Emoji mit richtig Smiley und Tränenlachen. Und vielleicht noch so Ärmchen ausstrecken, die dann auch noch mal Platz einnehmen. Ja, also gut, also zum einen, die treten ja auch mitten im Text auf manchmal. Aber also so jetzt ein, also so ein Emoji am Absatzende sind ja noch nicht mal mehr, sind ja manchmal, meistens sind es dann ja mehrere Zeilen und dann kommt erst ein Emoji, dann stehen wir wieder zusammen, das passt schon, da haben wir ein bisschen Abstand. Das Einzige, wo es penetrant wird, ist, wenn zu viele von denen so auf einem Fleck kommen. Aber ich denke, wenn der letzte Boomer ausgestorben ist, dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass wir 5 Tränen lachende Smileys direkt hintereinander sehen. Dann wird es schon mal ein bisschen unübersichtlich. Das ist dann auch, also das ist auch lauter als jedes Ausrufezeichen. Ja, muss man schon. Ich habe da mit meinem Chef drüber geredet. Immer wenn ich in Boomer-Texten eingesetzt werde, kriege ich jetzt auch Ohrstöpsel. Okay. Und wie ist es mit, also ich meine, da hast du ja auch diesen Effekt, dass man GIFs oder wie Boomer sagen, GIF. Ja, Boomer, GIF, wie Franziska GIF einnennen, ist GIF. Genau, werden ja auch eingesetzt. Also in der Zwischenzeit hast du ja auch in Texten auf einmal GIFs und GIFs drin. Ja, aber also es gab früher auch schon Bilder in Büchern. Das ist jetzt, das war kein großer Umstieg für uns. Also wir haben da kurz drüber nachgeredet, was wir davon halten, dass die sich bewegen, und wir fanden es tendenziell alle cool. Weißt du, den ganzen Tag in so einem Text stehen kann auch manchmal ein bisschen langweilig sein, wenn man so, weißt du, wenn du so für so eine Werksausgabe von Immanuel Kant eingesetzt wirst, also ist es manchmal auch schon ein bisschen trocken. Da freut man sich, wenn man dann in einem anderen Text zwischendurch auch mal ein GIF sieht. Okay, du als Randgruppe, ich meine, Zeilenenden sind Randgruppen. Ja, die einen sagen so, die anderen, wir stehen ja immer mitten im Text. Also ohne uns, wir sind der Mittelpunkt von allem eigentlich. Ohne uns wird es keine Bücher geben. Nee, aber immer irgendwie am Rand. Ja. Welche Sprache bevorzugst du denn, wenn es darum geht, so schöne Enden zu setzen? Und wie ordnet sich da dann Deutsch als Sprache ein? Also ist Deutsch vielleicht auch die besonders schönste Sprache, oder? Ich möchte in einer Welt, in der Deutsch die schönste Sprache von allen ist, ehrlich gesagt nicht leben. Aber das hat was damit zu tun, welche Texte so im Deutschen verfasst wurden. Das macht das. Es gibt Texte, die machen da einfach gar keine Freude. Und eigentlich sollten solche Texte verboten werden. Sowas wie Der Mann ohne Eigenschaften. Schwer genießbar. Also ist er da, ja. selbst ein Zeilenende hat mehr Eigenschaften als Der Mann ohne Eigenschaften. Keine Ahnung, warum man darüber ein Buch schreiben muss. Aber vielleicht prangert man es an, dass er keine Eigenschaften hat. Kann ja sein, also. Ja, aber Zeilenenden sind nicht dafür da, um Dinge anzuprangern. Okay, das heißt aber doch eigentlich im Kapital wird doch eigentlich auch angeprangert. Hätte Marx also auf Zeilenenden verzichten sollen? Nein, also Karl hat angeprangert und wir haben unseren Job gemacht. Wir sind da, wie gesagt, wir sind Zeilenenden, wir tun, was wir tun müssen. Das gefällt uns manchmal auch nicht. Wie gesagt, deshalb bin ich immer ganz froh, wenn ich nicht in deutschen Texten eingesetzt werde. Man weiß nie, ob man nicht irgendwie auf einem AfD-Flyer am Ende landet. Oder. Ja, aber welche Sprache bevorzugst du denn? Also was ist denn die schönste? Stellt euch das immer so romantisch vor, aber tatsächlich bekommt man, wenn man so am Zeilenende steht, von den Sprachen gar nicht so viel mehr mit als den einen Buchstaben. Also bei vielen europäischen Sprachen kann ich höchstens noch feststellen, dass ich gerade in einem kyrillischen Alphabetstext untergebracht worden bin. Keine Ahnung, das Polnische hängt ja willkürlich irgendwelche Kommata an sämtliche Buchstaben dran. Dann kann man meistens auch noch erahnen, dass man jetzt gerade im Polnischen oder im Tschechischen eingesetzt ist. Ja, und ansonsten, nee, tatsächlich, selbst das Spanische bekommen wir meistens nicht mit, weil die, weil so ein Buchstabe mit einem Akzent drauf, das gibt es auch im Französischen. Und diese umgedrehten Fragezeichen und Ausrufezeichen, die stehen ja, wenn wir unseren Job gut machen, kriegen wir davon nie was mit, weil die stehen ja am Zeilenanfang. Das ist dann das Problem von der nächsten Zeile. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Nach meiner Zeile kann gerne die Sintflut kommen. Okay. Hast du schon mal einen Streik in Betracht gezogen? Für bessere Arbeitsbedingungen auch mal Zeilenanfang zu sein? Nein. So, keine Ahnung, Gleitzeitarbeit? So von naja, Zeilenende zu Zeilenanfang? Gleitzeilenenden gibt es ja, seitdem Webseiten responsiv designt sind. Das ist ja alles möglich. Da kann man dann auch mal ein Sabbatical machen, bisschen die Welt bereisen. Nee, und die Arbeitsbedingungen sind schon gut und es wird auch gut bezahlt. Also von daher, wir hatten bislang noch nicht den Bedarf zu streiken. Außer politische Streiks. Also es gab rege Diskussionen, das wurde am Ende abgelehnt, dass wir einfach verweigern, in Björn Höcke Büchern zu erscheinen. Aber dann gab es so ein paar rechte Zeilenenden, die dann doch beschlossen haben, dass sie das möglich machen. Okay, es gibt ja so poetische Texte, die so dich eigentlich völlig ignorieren? Kein politischer Text ignoriert uns. Jeder politische poetisch, Text hat Zeilen. Poetisch. Auch poetische Texte haben Zeilenenden. Die gehen grammatikalisch etwas kreativ damit um, wo wir gesetzt werden, aber das ist uns ja egal. Und wie gehst du damit um, dass du so im Dauereinsatz bist? Also es gibt ja so diese Gedichte, die sich von oben nach unten geschrieben, einfach nur in ein Wort Zeilen darstellen. Da bist du ja im Dauereinsatz quasi. Das ist ja irgendwie auch frustrierend. Also wir werden ja nach Einsatzorten bezahlt. Also von daher danke ich jedem Poeten, der Gedichte schreibt, die pro Wort eine Zeile haben. Okay, und jetzt kurz für mich zur Erklärung. Vielleicht verstehe ich es falsch, wenn du jetzt einen Satz, also es gibt ja zum Beispiel in Grafikprogrammen, kannst du ja auch Texte von oben nach unten schreiben. Ja. Also vertikal. Ja. So wie es ja beispielsweise auch Neon-Schildern außen an Läden teilweise war. Ja, oder so. das Hebräische wird ja auch von oben nach unten geschrieben. Genau. Ist dann das Zeilenende eigentlich unten auf so einem Schild und auf so einer Darstellung? Oder ist da jede Zeile quasi ein Buchstaben? Damit haben wir nichts zu tun. Das ist ein ganz eigener Ausbildungsberuf. Das ist die Profession der Spaltenenden. Okay, das heißt auf Deutschland, da gibt es dann quasi gar kein Zeilenende, weil es quasi de facto keine Zeile gibt. Nee, ganz, ganz anderes Geschäft. Das ist so wie Judäische Volksfront und Volksfront von Judäa. Und da möchte ich jetzt bitte auch nicht genauer drauf eingehen, weil wenn man über Spaltenenden nichts Gutes sagen sollte, dann sagt man besser gar nichts über sie. Und ist da ein Unterschied, ob ich die Buchstaben übereinander oder von oben nach unten nebeneinander setze? Also wenn ich quasi den Buchstaben um 90 Grad umfallen lasse und ihn dann quasi von oben nach unten schreibe, ja, ist das dann ein Zeilen- oder ein Spaltenende? Weil es ist ja quasi eine Zeile, aber von oben nach unten geschrieben eine Spalte. Es geht von oben nach unten, also es ist eine Spalte. Okay. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das waren die Spaltenenden. Das sind notorische Spalter. Okay, wenn du die Möglichkeit hättest, dich zu vervielfältigen, also dich quasi auszubreiten noch, würdest du dann irgendwann auch das Zeilenende zur Zeilenmitte machen? Wofür sollte man Zeilenmitten brauchen? Na, weil die Mitte ist eine Fiktion, das hat die Merkel-CDU seinerzeit erfunden. Die Mitte gibt es, lass es mich aus meiner Erfahrung als Zeilenende sagen, sowas wie die Mitte gibt es nicht. Du hast ja beispielsweise die Möglichkeit, in Textverarbeitungsprogrammen statt einem Fließtext von oben nach unten kannst du noch Spalten einbinden, sodass du quasi wie in der Bibel hast du ja auch auf einer Seite zwei Spalten. Ja. Das liest sich ja nicht von links nach rechts und dann springst du rum, sondern es ist immer Spalten. Ja, ja, natürlich. Also ich habe gesagt, wir werden ja nach Einsatzorten bezahlt, deshalb sind mehrspaltige Texte für uns auch sehr lukrativ, weil zwei Spalten heißt doppelt so viele Zeilenenden. Daher meine Frage, also wenn du die Möglichkeit hättest, dich zu vervielfältigen, würdest du quasi zu Zeilenmitten tendieren? Wenn mein absoluter Traum ist, irgendwann mal in einem mehrspaltigen Gedichtband zu erscheinen, wo alle Gedichte ewig lang sind, aber nur ein Wort pro Zeile haben, ja. Okay. Und jetzt natürlich noch die also man sagt ja immer, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Also reden wir mal von Drucktechnik und von Fontgrößen. Ja. Du als Zeilenende bist ja in der Breite eigentlich immer gleich breit, grundsätzlich. Ja. Aber eben nicht gleich hoch. Was ist so deine bevorzugte Schriftgröße, in der du quasi dich als Zeilenende am wohlsten fühlst? Am allerwohlsten fühle ich mich bei 3 Punkt, weil dann passen besonders viele Zeilen auf eine Seite. Und dann gibt es besonders viele von uns. Okay, und jetzt natürlich dann, wenn natürlich deine Verbreitung das größte Ziel ist, wie gehst du dann mit, beispielsweise im akademischen Bereich, häufig auftreffenden Vorkommen von Zeilenabständen. Also in akademischen Texten wird ja immer gefordert, dass du möglichst anderthalbfachen Zeilenabstand hast, damit du möglichst dort auch Korrekturen reinkriegst. Dann ist doch der Zeilen, dann ist doch der Zeilenabstand im Grunde der Feind deines Plans, dich möglichst zu vervielfältigen. Naja, aber je mehr Zeilen du hast, also der Zeilenabstand hat ja nichts damit zu tun, wie viele Zeilenenden du hast. Das ist ja was für, das verändert ja nur die Seitenanzahl, und die meisten Studierenden sind ja auch sehr glücklich davon darüber, wenn sie anderthalbfachen oder gar zweifachen Zeilenabstand benutzen müssen, weil da muss man nicht so viele Gedanken auf 12 Seiten schreiben. Aber da sind wir letzten Endes sind wir da indifferent. Das mendelt sich am Ende aus. Weißt du, dann gibt's am Ende irgendwie so Bibeln in 7 Punkt. Die sind immer noch tausende von Seiten dick. Mit Fußnoten am besten noch. Ja, das lohnt schon. Das wäre jetzt so meine Abschlussfrage. Fußnoten sind ja im Grunde für so ein Zeilenende, wenn es denn die Schriftgröße klein bevorzugt. Der feuchte Traum jeglicher wissenschaftlicher Arbeit, also wenn du so einen Kant nimmst und dann oben so 4 Sätze hast und dann drunter 70 Zeilen Fußnote auf der Seite, jeweils so in 2-Punkt-Schrift. Ich fühle mich in Anmerkungsapparaten tatsächlich ganz wohl. Und da tatsächlich in Deutschen, das hat dann nichts mit der Sprache zu tun, sondern weil ich dann nicht irgendwie so, da wird man, im Amerikanischen wird man nämlich wirklich ans Ende abgeschoben, das finde ich nicht sehr fein. Okay. Naja. Das ist quasi, da ist, weißt du, wie diese Anhangseite ist quasi wie die Mauer nach Mexiko für uns. Da, du meinst, so in der Stadt dick und fett vorhanden, aber so 7 Kilometer außerhalb der Stadt ist die Mauer dann eigentlich nur noch ein Witz. Ja, genau. Und trotzdem hockt man draußen. Okay, dann vielen Dank für das tiefgreifende Interview. Das ist eine dieser Folgen, die irgendwann erscheinen werden, wenn wir wollen, dass sie erscheint. Noch keinen Plan, wann sie erscheint. Dementsprechend, das ist eher so für die Schublade und mal gucken, wann denn Raum und Zeit und Platz ist. Und dementsprechend vielen Dank. War meine Performance so schlecht, dass ich jetzt in die Reserveschublade kommen muss? Zu den ungedruckten Skripten? Nein, aber wir haben ja jetzt beispielsweise eine Europameisterschaft vor der Nase und wir wissen ja nicht, wie weit die Deutschen kommen, und dementsprechend, das könnte zum Beispiel so ein Faktor sein, dann gibt es all solche weiteren Faktoren, und dementsprechend an dieser Stelle vielen Dank, das war's von meiner Seite aus. Natürlich, das letzte Wort hat wie immer unser Gast, und der erklärt uns jetzt noch irgendwas Schönes, sagt ein schönes Wort oder singt ein Lied, weht dann nochmal mit der Fahne und macht dann das Licht aus. In diesem Sinne, tschüss. Am schönsten ist, wenn man am Zeilenende einen Punkt macht, und deshalb mache ich jetzt Punkt.